Einheit 5. 3. Wie fühlen sich die Personen? Das kann doch nicht wahr sein! Das ist doch nicht möglich! Das kann ich nicht glauben! Das ist ja toll!